Gefahr Nummer 3. Regulierung. Eine Gefahr, die bei Blockchain immer wieder erwähnt wird, ist ein irgendwann drohendes Verbot oder eine Überregulierung durch Länder oder Regierungen. Dieses Argument ist nicht von der Hand zu weisen. Da Dezentralität eine Gefahr für Zentralität darstellen kann, haben Banken und Aufsichtsbehörden mutmaßlich ein großes Interesse daran, sie zu unterdrücken. Diese Logik beruht jedoch auf einem großen Fehler. Regierungen lieben Blockchains, denn sie genießen dadurch unglaublich viele Vorteile. Transparenz, Übersichtlichkeit, Interoperabilität, Geschwindigkeit und so weiter. Ich weiß dies aus erster Hand, denn ich bin genau hierfür Mitglied in einigen Arbeitsgruppen der Europäischen Union und berate Regierungen und große Firmen auf der ganzen Welt zu diesem Thema. So ziemlich alle haben ein Interesse daran, positive Fortschritte in diesem Bereich zu erzielen. Allerdings sehen sie ebenfalls die potenziellen Gefahren und sie wissen noch nicht, wie damit umzugehen ist. Wenn ein Land wirklich versuchen würde, Blockchains zu verbieten, dann wäre das Resultat am Ende genau dasselbe wie in Ländern, welche das Internet verboten haben, nämlich einen schlechten Ruf ihrer Wirtschaft und die Flucht der talentierten Leute in Länder, in denen Blockchains verwendet werden dürfen. Kein wünschenswertes Ergebnis. Oft hört man bei Blockchain-Regulierung von der Möglichkeit einer Zensur des Internets. Ohne das Internet könnten die Leute keine dezentrale Kommunikation führen. Ist es also eine Gefahr für Blockchains, dass jemand das Internet abstellt oder zensiert, um eine Blockchain zwar nicht direkt zu zerstören, jedoch zu unterbinden? Abgesehen von der Tatsache, dass es sehr schwer ist, das Internet als das größte dezentrale System überhaupt herunterzufahren, überlegt ihr einmal, wie viele Anwendungen, die für den täglichen Gebrauch lebenswichtig sind, das Internet nutzen. Selbst wenn es einer Regierung gelänge, gewisse Zugänge zu zensieren, könnten die Open-Source-Apps sofort auf alternative Ports ausweichen. Des Weiteren würden sogenannte Mesh-Netzwerke auftauchen, welche, wie die schon häufig erwähnten Peer-to-Peer-Netzwerke, agieren würden. Leute senden sich dabei Informationen via anderen Personen, den Peers, über Bluetooth und direkte drahtlose Verbindungen, anstatt über Server und Router. Eine Gruppe in der Bitcoin-Community denkt sogar darüber nach, spezielle Satelliten in den Weltraum zu schicken, um die Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit von Blockchains sicherzustellen. Auch wenn also die Gefahr eines Verbots omnipräsent ist, so wird von vielen Aktivisten in diesem Bereich versucht, diese Gefahr so weit wie nur möglich einzudämmen.